haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute 23 Rosen. Wenn sich gleich zwei junge Damen bei mir anmelden, frohlockt mein Herz und meine Brieftasche trauert. Die beiden Damen machten sich Sorgen um einen anderen Mann. Unser eins kann das recht sein, solange ab und zu auch für uns etwas abfällt. Die beiden Damen entpuppten sich als ungleiche Schwestern. Ich bin Victoria Siemens. Ich habe bei Ihnen angerufen. Mein Freund ist verschwunden. Ich bin Alexandra. Ich würde nicht mal eine Briefmarke ausgeben für dieses Scheusal. Ich hoffe, man hat ihn entführt und foltert ihn gerade. Ach, sie ist nur neidisch, weil er sie nicht mehr liebt. Er gehört jetzt mir. Ich habe lange genug darauf gewartet. Du hast ihn mir nicht ausgespannt. Ich habe ihn ausgespuckt, weil er mir auf dem Magen lag. Dieses Arschloch ist genau der Richtige für dich. Mir hatte er einfach zu wenig Niveau. Das sagt sie immer, wenn ihr wieder einer den Laufpass gegeben hat. Dabei ist sie bloß eine Langweilerin. Sie hat Depressionen und jammert die ganze Zeit. Das hält kein Mann aus. Ich bin fröhlich, ausgeglichen und immer für einen Spaß zu haben. Mit jedem und überall. Sie ist geschmacklos, unersättlich und dumm. Ich bin nicht dumm. Meine emotionale Intelligenz ist höher als deine. Ach, hör doch auf mit dem Quatsch. Ihre Steuererklärung muss ich ausfüllen. Nicht, weil das schafft sie, obwohl sie was nichts verdient. Ich möchte Designerin werden. Ich habe mir schon als Kind eigene Kleider gemacht. Mit 13 fiel sie zum ersten Mal auf, weil ihr Rock kürzer war als ihre Nase. Mach dich nicht immer über meine Nase lustig. Ich habe wenigstens einen großen Busen. Deiner ist ja eher etwas für Kleinanleger. Das war ja eine tolle Vorstellung. Geben Sie mir 500 Franken und ich vergesse mich nicht. Ansonsten kann ich für nichts garantieren. Ich habe schon ganz andere Biester aus meinem Büro vertrieben. Siehst du, du vertreibst ihn. Das macht sie mit jedem Mann, früher oder später. Ich glaube nicht, dass Herr Maloney mir widerstehen könnte. Und ob ich das kann? Schließlich habe ich schon mehr als einmal in meinem Leben Nein gesagt. Einmal sogar zu einer Frau. Ach, schön ist relativ. Die Amerikaner haben für mich nur einen Ausdruck. She's a knockout. Die Deutschen übersetzen das mit eingebildete Kuh. Jetzt reicht es aber. Weil sie mich doppelt ärgern, verlange ich auch doppelten Einsatz. 1000 im Tag plus Spesen. Weil sie es sind, werde ich mir eine Limousine samt Chauffeur mieten. Gut, aber mehr als 2 Tage können wir sie nicht bezahlen. Suchen Sie diesen fürchterlichen Menschen. Er heißt Charlie Hürlimann. Er ist seit einer Woche verschwunden. Zuletzt gesehen wurde er zusammen mit seiner Ex-Frau. Die hat ihm etwas angetan. Da bin ich mir sicher. Ach was, die wollte wahrscheinlich Alimente von ihm. Charlie ist immer knapp bei Kasse. Er lebt wie ein Krösus, hat aber kein regelmäßiges Einkommen. Wenn er nicht gerade wieder ein dummes Weib findet, das ihn aushält, pumpt er seine Freunde an. Ich habe ihn nicht ausgehalten. Ich habe kein Geld. Charlie ist aus lauter Liebe bei mir. Nur aus Liebe. Und weil ich so einmalig bin. Die beiden Schwestern gerieten sich umgehend wieder in die Haare. Ich stellte beide vor die Tür und suchte nach der Adresse von Charlie Hürlimanns Ex-Frau. Sie lebte in einem düsteren Mietshaus, dessen Innenleben aus kleinen Zweizimmerwohnungen bestand. Es war saukalt in der Wohnung. Ich muss sparen, wo ich nur kann. Drüben, das andere Zimmer, das ist geheizt. Meine Tochter kriegt sonst eine Lungenentzündung. Und was ist mit dem Vater der Tochter? Charlie? Was soll schon mit ihm sein? Ich bin froh, dass ich ihn los bin. Während meiner Schwangerschaft hat er mich ein einziges Mal besucht. Zusammen mit einer dämlich grinsenden Brünetten. Ja, Charlie empfindet nichts dabei. Gefühle sind für ihn wie Manieren. Beides ist für ihn überflüssig. Ihr Mann wird vermisst. Angeblich wurde er zuletzt mit Ihnen zusammengesehen. Ich habe davon gehört. Ständig rufen andere Frauen bei mir an und möchten wissen, wo Charlie steckt. Ach, es ist fürchterlich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe ihm gesagt, dass ich in aller Ruhe über alles nachdenken möchte. Über was möchten Sie nachdenken? Charlie möchte wieder zu mir ziehen. Tatsächlich? Zusammen mit 4 anderen Frauen, oder was? Nein, er sagte, dass er Schluss mache mit seinem Leben als Playboy. Er war bei einer Wahrsagerin und die hat ihm gesagt, dass er nicht mehr lange leben werde. Das hat ihn getroffen. Er sagte, er wolle noch erleben, was es heißt, eine Familie zu haben. Und Sie haben sich Bedenkzeit ausbedungen. Allerdings. Charlie ist ein perfekter Lügner, wenn er lügen muss. Es geht ihm nicht gut. Er hat kein Geld. Ja, vielleicht auch eine Lebenskrise. Ich glaube einfach nicht, dass es ihm ernst ist. Na, zudem bin ich gerade dem Verein Alleinerziehende Mütter halten durch beigetreten. Ich blamiere mich doch völlig, wenn ich jetzt wieder mit Charlie zusammenziehe. Wo, glauben Sie, steckt Charlie jetzt? Na, vermutlich in seiner Einzimmerwohnung draußen am Stadtrand. Da hat er sich jeweils zurückgezogen, wenn wir Streit hatten. Ich verabschiedete mich und nahm den Bus, der mich an den Stadtrand führte. Die Wohnung war in einem Hochhaus, mitten im Grünen. Ich klingelte mich durch alle Stockwerke, bis jemand den Summer drückte und mich einließ. Im 8. Stock traf ich auf einen unansehnlichen Herrn. Na, Maloney, sind Sie auf Wohnungssuche? Ich habe gehört, dass immer häufiger in Inseraten steht, Raucher und Privatdetektive unerwünscht. Ich habe gelesen, dass Polizisten nur noch als Haustiere zugelassen werden, wenn man sie kastriert und den ganzen Tag in einen Zwinger sperrt. Ihre Fruchtbarkeit muss Ihnen niemand nehmen, Maloney. Das hat schon der Whisky besorgt. Und jetzt dürfen Sie wieder gehen, Maloney. Ich habe nämlich noch zu tun. Und was genau tun Sie hier? Charlie Hurlimann heißt der Mann. Liegt tot auf seinem Bett. Jemand hat seinen Schlafanzug mit Luftlöchern versehen. Ganz praktisch im Sommer, jetzt aber tut das niemand gerne. Vor allem nicht mit einer Schusswaffe. Er ist ermordet worden? Und wie er das ist, Maloney. 23 rote Rosen liegen auf seinem Brustkasten. Und wie oft hat man auf ihn geschossen? 2-mal. Guter Schütze, mitten ins Herz. Ganz klar, Maloney, wir haben es hier mit Leidenschaft zu tun. Eine halbnackte Leiche, Schüsse und 23 Rosen. Leidenschaft, Maloney. Eifersucht. Und rote Rosen. Ich warf einen Blick ins Schlafzimmer. Charlie Hürlimann lag mit offenem Mund auf einer gelben Decke. Die Rosen waren schön über seinen Körper verteilt. Wer auch immer ihn ermordet hatte, der Täter oder die Täterin hatte Stil. Ich wartete in dem Hochhaus, bis die Polizei und die Leiche weg waren. Danach ging ich die Treppe hoch und keuchte mich an unzähligen Türen vorbei. Nach gut einer Stunde war ich wieder fit genug, um einen Klingelknopf zu betätigen. Er war an der Tür von Charlie Hürlimanns Nachbarwohnung befestigt. Natürlich kannte ich Charlie Hürlimann. Ich war sein größter Fan. Tatsächlich? Hat Hürlimann Fußball gespielt oder unerträgliche Rockmusik gemacht? Nein, nichts dergleichen. Ich habe ihn bewundert, weil er es so gut mit den Frauen konnte. Unzählige Freundinnen hatte er. Alle Alterskategorien, alle Schichten, alle Typen. Ihm konnte keine Frau widerstehen. Und das haben Sie bewundert? Oder haben Sie ihn dafür beneidet und gehasst? Ich kenne keinen Neid. Ich bin nicht hier geboren. Ich weiß, dass es in der Schweiz normal ist, neidisch zu sein. Deshalb klappt es auch mit meiner Einbürgerung nicht. Wäre ich neidisch, würde man mich sofort nehmen. Sie aber bewundern nur und lechzen nach Frauen, die Sie nie kriegen werden. Ganz genau. Ich wollte eigentlich herausfinden, was sein Erfolgsgeheimnis ist. Schön war er nicht, klug war er nicht, reich war er auch nicht. Also muss es der Charme gewesen sein. Und den habe ich auch. Viel, viel Charme. Und eine einmalige Sammlung ausgestopfter Eidechsen. Da muss jede Frau schwach werden. Was meinen Sie? Ich riet ihm zu einer Therapie, doch er sagte, dass er selber Therapeut sei. Deshalb habe ihn der Erfolg von Charlie Hürlimann auch so fasziniert. Ich nahm den Kerl in die Liste der Verdächtigen auf und besuchte Charlie Hürlimanns Ex-Frau. Sie trauerte, ich tröstete. Sie küssen nicht schlecht, aber können Sie auch ein Kind ernähren? Mein Kühlschrank ist zwar meistens leer, aber Entbehrungen in der Kindheit formen den Charakter. Dann bleibe ich lieber im Verein der alleinerziehenden Mütter. Wie traurig sind Sie über den Tod Ihres Ex-Mannes? Oh, schon ein wenig traurig. Zwar hat er mir die Entscheidung erspart, ob ich es noch einmal mit ihm versuchen sollte. Andererseits hat mein Kind jetzt keinen Vater mehr. Aber vermutlich werden andere Frauen trauriger sein. Jemand hat 23 Rosen auf die Leiche gelegt. Ja, mein Ex-Mann hat sich gesteigert in all den Jahren. Runde Zahlen hasste er aber abergläubisch. Deshalb schenkte er den Frauen zuerst 17 Rosen, später 19. Mich lernte er kennen, als er bei 21 angelangt war. Naja, offenbar hat er sein Budget seither nur wenig erhöht. Dann vermuten Sie, dass eine der Frauen Charlie getötet hat. Wenn es ihm ernst war und er zu mir zurückkehren wollte und er dies seinen aktuellen Geliebten offenbart hatte, dann gab es sicher ein halbes Dutzend Motive, ihn umzubringen. Und haben die Motive auch einen Namen? Er war nicht wählerisch und er war geizig. Die Rosen kaufte er immer im gleichen Blumenladen. Er bekam Rabatt. Vielleicht hat die Mörderin auch Rabatt gekriegt, wer weiß. Sie nannte mir die Adresse des Blumenladens. Ich fand ihn neben einer Unterführung. Ein kleines Ladenlokal mit schmutzigem Schaufenster und scheußlichen Gebinden in der Dekoration. Ein Mann war gerade dabei, Rosen zu kaufen. Er zählte die stacheligen Dinger. 22, 23, 24, 25, 26, so. 3 als Zugabe ist doch toll, oder? 26 minus Zugabe macht 23. Wie kommen Sie ausgerechnet auf diese Zahl? Ach, meine Frau hat im Traum gesagt, schenkt mir Rosen. Ganz laut hat sie es gesagt. Dann sagte sie 500. Ich dachte, ich spinne. 500 Rosen wünscht sich meine Frau. Dann aber sagte sie 23. Und da sagte ich mir, wenn sie von 23 Rosen träumt, schenke ich ihr 26. Das macht sie glücklich. Ihre Frau träumte von 23 Rosen. Und sie hat sicher die Sendung im Fernsehen gesehen. Da redeten sie über einen Playboy in der Stadt, der angeblich jeder Frau 23 Rosen schenkt. Und sie sagten, dass diese Masche zieht. Also wissen Sie, ich habe in meinem Leben unzählige Rosen verschenkt, aber viel herausgeschaut hat dabei nicht. Meine Frau hat mich geheiratet, weil ich so gut kochen kann. Und natürlich, weil sie mich liebt und weil man damals noch nicht so eine große Auswahl hatte. Heute kann man sich Partner ja in Katalogen aussuchen oder im Ausland einkaufen. Die bieten einen sogar Russinnen an, habe ich gehört. Früher wäre das nicht möglich gewesen. Lieber tot als rot, sagte man. Also ich bin froh, dass meine Frau keine Russin ist. Wanner ist mein Name. Wenn Sie mehr über die kommunistische Weltverschwörung erfahren möchten, rufen Sie mich an. Er drückte mir seine Karte in die Hand. Ich atmete tief durch und ging an die frische Luft. Ein Lastwagen donnerte vorbei. Ich inhalierte den frischen Diesel, damit sich der Rosenduft aus meiner Luftröhre verzog. In meinem Büro traf ich die beiden netten Schwestern. Meine Schwester hat kein Alibi. Sie hat Charlie umgebracht. Ich habe es immer gewusst. Sie hat es nicht verwunden, dass ich schöner bin, dass er mich liebte und nicht sie. Charlie ist mir scheißegal. Es musste so weit kommen. Er hat alle Frauen nur ausgenutzt. Solche Männer leben nicht lange. Heutzutage lassen sich Frauen nicht mehr alles gefallen. Also ich lasse mir alles gefallen von einem Mann wie Charlie. Und du bist bloß neidisch. Hast es nie überwunden, dass unser Vater dich nicht mochte. Dass er immer nur mit mir Reiter-Reiter-Reischen gespielt hat. Sie merkt nicht einmal, dass unser Vater sie missbraucht hat. Nicht richtig. Aber er ist eindeutig zu weit gegangen. Wenn er noch lebte, würde ich ihn anzeigen. Neid. Alles nur Neid. Die Männer haben immer schon gespürt, dass du nichts taugst. Dass du egoistisch und gefährlich bist. Verhaften Sie sie! Ich verhafte niemanden! Wenn Sie beide aber nicht sofort den Mund halten, zünde ich mir eine Zigarre an. Oh nein, nur das nicht. Rauch schadet meiner Haut. Ausnahmsweise bin ich mit meiner Schwester einverstanden. Nie würde ich einen Raucher küssen. Dafür mögen Sie beide den Gestank von Rosen. Ach, es ist so traurig. Rosen werden mich nie mehr glücklich machen. Sie erinnern mich an Charlie. 22 Rosen hat er mir geschenkt. Da sehen Sie es. Er wusste sofort, dass meine Schwester zum Discountpreis zu haben ist. Mir hat er noch 23 Rosen geschenkt. Und die haben Sie ihm wieder zurückgegeben. Ich? Nein, weshalb sollte ich? Bei der Leiche wurden 23 Rosen gefunden. Also doch! Du warst es! Das ist der Beweis! Mir hat er nur 22 geschenkt. Dafür waren es sicher teurere. Deine hat er vermutlich aus einem Container gefischt. Meine waren wunderschön. Meine waren genauso schön. Als du sie sahst, kamen dir die Tränen. Mir kommen nie die Tränen. Das habe ich mir abgewöhnt. Männer mögen starke Frauen. Männer mögen leise Frauen. Hast du gehört? Er mag deine Stimme nicht. Sie krächzt richtig, sagen Sie es ihr. Ich krächze nicht. Ich könnte singen wie eine Nachtigall. Aber du könntest nur singen wie eine Kreissäge. Ich knallte meine Faust auf den Schreibtisch. Es tat höllisch weh und die Schwestern verstummten. Ehe sie sich vom Schreck erholen konnten, wies ich den beiden die Tür. Meine Faust schwoll an und mein Zorn ab. Bei der Polizei wunderte ich mich darüber, dass niemand tobsüchtig herumschrie oder sich qualvoll am Boden krümmte, obwohl es überall nach Kantine roch. Und auch mein Lieblingspolizist mindestens 3 Meter Knoblauchduft vor sich her trug. Das ist schon faszinierend, was die Leute alles in ihrem Tagebuch notieren. Hier zum Beispiel. Gerötete Stelle auf der Hand, mit Hautcreme behandelt, könnte Ausschlag sein. Stuhlgang normal, 400 Gramm zugenommen. Klingt wie zeitgenössische Literatur, aber von der verstehen Sie nichts. Ihr Kunstverständnis endet beim Klappentext. Jetzt kommt's aber ganz dick, Maloney. 23. März. Rothaarige mag ich nicht mehr. Ich werde alt. Überbein am Fuß entdeckt. Schlafschwierigkeiten. Träume von meiner Mutter. Wache schweißgebadet auf. Mutter aus wie die Rothaarige von gestern. Es gibt also noch schlimmere Albträume als Ihr Anblick. Weshalb aber lassen Sie mich an dieser fürchterlichen Prosa teilhaben? Das ist das Tagebuch von Charlie Hürlimann. 1000 Frauen und dazwischen Schweißfüße und Verunkel. Der Mann sah seinem Körper zu, wie er langsam alt wurde. Das hat ihn schockiert. Dabei war er erst halb so alt, wie Sie aussehen, Maloney. Sie haben vermutlich schon in den Windeln ausgesehen, wie faules Obst. Steht in dem Tagebuch etwa auch ein Motiv für den Mord? 1000 Motive, Maloney. Er hat allen Frauen die große Liebe vorgegaukelt und sie nach Strich und Faden ausgenommen. Er bedauert es auf jeder zweiten Seite, dass er viel zu oft an schöne, aber arme Frauen gelangte. Lieber hätte er hässliche Reiche betört, die standen aber nicht so auf seine Masche. Reiche betört. Steht in dem Buch, wem er 23 Rosen schenkte. Dieses Buch ist Band Nummer 4. Wir haben 68 Tagebücher gefunden. Zurzeit sind 67 andere Beamte damit beschäftigt, die restlichen Bücher zu lesen. Anschließend treffen wir uns alle und erzählen uns gegenseitig, was in den Büchern drinsteht. Das ist zwar nicht sehr effizient, aber so hat jeder seinen Spaß. Was meinen Sie, Maloney? Ich schüttelte den Kopf und ging. Die beiden Schwestern standen schon wieder vor meinem Büro und warteten. Ich weigerte mich, die Tür zu öffnen, doch die beiden wedelten mit ein paar Scheinen. Der Anblick war unwiderstehlich. Wir haben uns gegenseitig geschworen, dass wir uns nicht belügen. Meine Schwester hat ihn nicht umgebracht. Sie war zu feige. Blödsinn! Ich hatte nie vor, ihn umzubringen. Für einen Kerl wie Charlie ist jedes Gefühl ein überflüssiges Gefühl, egal ob es Liebe oder Hass ist. Du hast ihn nie richtig geliebt. Hat er sie um Geld angepumpt? Mich? Nein. Das tat er nur bei denen, die er nicht liebte. Sie lügt! Du hast ihm Geld gegeben, ich habe es gesehen. Na und? Er war manchmal knapp bei Kasse. Er war immer knapp bei Kasse. Das kann ich gut nachvollziehen. Sie haben ja Geld gekriegt. Charlie konnte nicht gut mit Geld umgehen, aber ich hätte ihn heilen können. War er krank? Litt er an pekuniärem Durchfall? Das versteht sie nicht. Sie hat nur die Volksschule besucht. Na und? Dafür kann ich Fremdsprachen. Sie kann nicht mal Englisch, weil sie zu faul ist. Ich hätte Charlie geheilt. Ich habe auch unseren Vater von seiner Trunksucht geheilt. Er ist 3 Tage nach deiner Behandlung gestorben. Aber nicht an einer Alkoholvergiftung. Das Gezänke ging weiter, bis ich laut schreiend mein Büro verließ. Auf dem Polizeipräsidium hatten die Beamten gerade Tagebücher ausgetauscht. Ich gratulierte zu der gelungenen Aktion und hörte mir an, was Charlie Hürlimann kurz vor seinem Tod für Beschwerden hatte. Blähungen. Kräuter helfen nicht. Krämpfe im Fußballen. Kein Geld mehr. Kühlschrank leer. 2 Mieten im Rückstand. Keine neue Frau in Sicht. Es sieht ganz so aus, als habe der Mann eine Lebenskrise durchgemacht. Was meinen Sie, Maloney? Sie kennen sich doch aus in trostlosen Situationen. Vielleicht hat sich der Mann auf besonders raffinierte Art eigenhändig das Leben genommen. Indem er sich mit 23 Rosen bewarf und sich anschließend in die Brust schoss. Wie ich gehört habe, war der erste Schuss schon tödlich. Ja, das ist seltsam. Hier sehen Sie die letzten Seiten. Die Schrift ist viel größer. Der Mann hat seine Krise überwunden, tatsächlich. Habe sie gefunden, steht da. Ist wie ein Lottosechser. Die Frau ist wohlhabend und frustriert. Habe ihr 23 Rosen gekauft. Sie ist in Ohnmacht gefallen vor Rührung. 23 Rosen? Wie heißt die Frau? Steht hier nicht. Aber eine Adresse. Kriersiweg 13. Sie möchte, dass ich sie im Haus nehme, wenn ihr Mann schläft. Unten auf dem Sofa. Habe Angst. Der Kerl könnte mich erschießen. Klingt verlockend. Moment mal, Moment mal. Sagten Sie Kriersiweg? Ich wiederhole mich nicht gern, Maloney. Dafür werde ich nämlich nicht bezahlt. Im Gegensatz zu Ihnen kann ich mir meine Zeit nicht frei einteilen. Ich kramte in meiner Jackentasche und fand die Visitenkarte von Herrn Wanner. Dem Mann, der seiner Frau 23 Rosen schenkte. Das glückliche Paar wohnte am Kriersiweg 13. Ich hielt dem Polizisten die Karte unter die Nase. Es vergingen 10 Minuten, in denen seine 3 Gehirnzellen von 0 auf 0,8 schnellten. Eine Stunde später lasen wir dem Ehepaar Wanner aus dem Tagebuch vor. Ihr Mann schnarchte, während wir es trieben. Die Frau war alt, aber beweglich. Mir taten die Knochen weh. Ich hasse Sofas. Die Frau summte einen Schlager direkt in mein Ohr. Es war hart verdientes Geld, aber danach war ich glücklich. Morgen kommt sie zu mir. Was soll das? Ich habe keine Pornografie bestellt. Ich bin in keinem Buchclub. Ich lese keine Bücher. Ist doch alles Mumpitz, was diese Schriftsteller aus den Fingern sich saugen. Das ist keine Poesie, Wanner. Das ist Leben pur. Ich bitte Sie, schonen Sie meinen Mann. Er kann nichts dafür. Es war die Leidenschaft, die in mir kochte. Genau, meine Frau liebt mich, weil ich so gut kochen kann. Aber sie zog es vor, ab und zu auswärts zu essen. Genau, Maloney. Eine Fertigpizza und danach hatte der Mann Blähungen, steht alles in seinem Tagebuch. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. 23 Rosen und ein bisschen Leidenschaft. Im Namen des Herrn, Sie sind das Gesetz. Jetzt haben Sie mich durcheinander gebracht, Maloney. Im Gesetz des Namens, Sie sind behaftet. Schon gut, ich komme freiwillig. Freiwillig? Das steht aber nicht im Dienstreglement. Halten Sie sich gefälligst an den Dienstweg. Was ist los? Was wollen Sie von meiner Frau? Sie hat Charlie Hürlimann ermordet. Das ist doch lächerlich. Nein, Sie haben recht. Ich habe es getan. Er schenkte ihr 23 Rosen, sie ihm ihr Herz. Er wollte aber nur ihr Geld. Sie gab ihm Blei mitten ins Herz. Genau, Maloney. Ich habe es gewusst. Alles eine Frage der Leidenschaft. Wenn Frauen zu sehr lieben, Maloney... Brave Mädchen kommen mit dem Schimmel. Böse kommen mit dem Fallschirm überall hin. Das ist ein Buch, Maloney. Packen Sie Ihren Fallschirm ein, Frau Wanner, Zelle 13 ruft. Und wer spielt in Zukunft mit mir, Halma? Die Frage konnte ihm niemand beantworten. Der Polizist stieß mit einem Ellbogen eine Vase vom Tisch. Die 23 Rosen, die Herr Wanner gekauft hatte, fielen auf den blauen Teppich. Ich freute mich darauf, die beiden Schwestern loszuwerden und flog in Gedanken für ein paar Tage in die Südsee. Das Wetter war gut. Auch noch, als ich Stunden später wieder unter meinem Schreibtisch erwachte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten 23 Rosen.